Und jetzt viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe des Blog.über.de Podcast. Richtig. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und ja. Wir müssen ganz leise sein, weil wir sind heute in der Philharmonie. Genau, aber wir sitzen hier noch im Wartebereich. Und ja, das wird jetzt mal... Oh ja, Technik. Das wird heute mal eine etwas gestückelte Sendung, weil wir jetzt nämlich gleich in Kürze von unserer Bloggerin Maite uns mal Geigentöne anhören werden. Ja, sie geigt uns was heute. Und ja, flüster mal nicht so schnell, weil ich glaube, ich hört man schlecht. Okay. Oder ziehst du dir rüber? Es ist heute die Generalprobe. Na? Und da werden wir gleich zu Gast sein. Richtig. Mal gucken, vielleicht können wir ein paar Notentöne einfangen. Wir haben den Leo mit, der ist schon ganz neugierig auf die vielen Instrumente. Ja, ich hoffe, Leo übergibt sich nicht in den Konzertsaal. Die auch teilweise größer sind als er. Ja, weil Leo ist eigentlich durch Krankheit eigentlich heute fast ausfällig gewesen. Ja. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. Genau. Ja, also René, gehen wir mal rein und gucken mal. Genau, Maite haben wir noch nicht entdeckt. Nee, Maite haben wir noch nicht entdeckt, aber nee, das Instrument ist so groß, als dass Maite das tragen würde. Ja, wir werden jetzt mal gucken und dann werden wir uns mal... Genau. So, wir sind wieder da. Ja, wir sitzen jetzt mittendrin, die Proben laufen. Genau. Und hoffentlich hört man uns jetzt nicht. Ja, da unten bestimmt nicht. Wie viele Takte waren das jetzt gewesen? Die sind jetzt irgendwie Takt 180 gewesen? So ungefähr, ja. Aber ich weiß nicht, wie viel das insgesamt hat. Ja. Das ist jetzt die Uraufführung vom... Willkommen im Dodoland. Also wir sind noch in der Generalprobe natürlich, zu dieser Uraufführung. Das heißt, wir hören das sogar vor der Uraufführung. Ja. Das ist ja mal cool. Alles, was wir hier hören, ja. Und die Komponistin ist Yoko Villigala. Eine Amerikanerin. Die ist extra aus Amerika angereist. Ja. Und jetzt spielen sie gerade, man hört es. Und ich glaube, weil wir schwer zu verstehen sind, werden wir draußen vor der Tür dann weitersprechen. Genau, wir sind gleich wieder da. Ja, wir horchen jetzt noch ein bisschen zu und dann hören wir uns gleich nochmal. Genau. Und wollen wir schon einen Pausensong jetzt machen oder sind wir noch zu kurz? Wir spielen zwischenzeitlich mal immer was ein, damit unsere Stückelungen besser zu unterscheiden sind. Wir haben einen Klassiker rausgesucht, ne? Definitiv. Ja, wären Kindheitserinnerungen war. Wir verraten nicht, was es ist. Ihr findet es vielleicht selber raus. Genau, wir spielen es mal und sagen euch dann, was es ist. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, hier versteht man uns besser. Ja, im Hintergrund hört ihr vielleicht noch ein paar Takte. Ja. Mitten in den Proben. Genau, war sehr schön, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall kann ich eins sagen, ich war mal in der Philharmonie. Ja, zum einen das. Ja. Und du hast mal klassische Musik live gehört. Definitiv, und es ist echt echt cool. Eigentlich. Coole Akustik. Ich hoffe, dass das Leo, der ist ja mit, der hat eine Mittelohrentzündung. Das ist jetzt nicht, dass die Ohren so jetzt nicht bluten. Ja, Maite hatte ja, das kann man glaube ich sagen, ne? Maite hatte ja... Die hat Langeweile anscheinend. Nein, so will ich das nicht sagen. Die hat während des Probens eine SMS an dich geschickt. Genau. Und zwar, als wir unseren vorigen Take gemacht haben. Ja, kann sein, dass es da eine Störung... Hat es in meiner Hose vibriert. Ja. Da hat es geklingelt in deiner Hose. Ja, und ich war ganz verdutzt, als Maite das war. Ja. Ich dachte, die hat gerade zu tun. Wir haben ja zugeguckt eigentlich. Ja. Ne? Ja. Nee, sie hat sich nur Sorgen gemacht, dass das Leo zu langweilig ist, aber er fand es ganz interessant, ist stillsitzen und vielleicht zuhören. Vielleicht liegt es daran, weil Leo kein Instrument gelernt hat in seiner Kindheit. Doch. Hat er? Was denn für er hat sehr regen Kontakt zu Gitarren. Gitarre. Spielst du ja auch. Ja, dadurch wahrscheinlich. Ja. Er hat intensiven Kontakt zu, Xylophon. Ne? Ja, und der ist auch so sehr, Keyboard hat er auch sehr engen Kontakt. Dann hätte ihm das doch eigentlich, zum Schluss war er eigentlich... Ja, das ist ja, sitzen und zuhören ist halt uninteressant. Für Kinder, ja, still sitzen vor allem. Ja. Aber ich glaube, er nimmt eine Menge mit, also er hat gleich gesagt, dass ihm, also Trompete gefällt ihm nun doch nicht so, möglicherweise, weil das Instrument zu laut ist. Ja. Er findet die Querflöten fand er sehr schön. Also mir haben am besten jetzt gefallen eigentlich, die Geigen haben einen schönen Klang, finde ich. Also jetzt abgesehen davon, nicht weil jetzt Maite da Geige spielt, aber die fand ich eigentlich entspanntesten. Ich finde auch so Blasinstrumente manchmal ein bisschen penetrant. Es ist halt von ganz leise, da träumst du, schläfst ein und auf einmal kommen die lauten Instrumente. Ja. Was ich auch noch gut finde, sind diese tiefen Instrumente. So Kontrabass kam sehr gut und Tuba fand ich auch, wenn du jetzt nicht ein reines Tuba-Konzert hast. Weißt du? Nee, und manche Instrumente sind noch überflüssig, oder? Welche denn? Na, jetzt du so ganz leise. Nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sag mal, welches Instrument? Nee, du hast doch in manchen Situationen, du siehst zwar, wenn du da auf die Gruppe guckst, dass manche was spielen, aber die hörst du ja gar nicht. Ja, aber gerade die Feinheit macht es doch aus. Vielleicht liegt es doch an meinen Ohren. Ja. Da ich das nicht unterscheiden kann. Dafür gibt es auch Begriffe wie Crescendo, Allegro und so weiter und so fort. Ne? Wie bitte? Okay. Übrigens, wer totales Interesse jetzt in die Thematik hat und da Hintergrundinformationen haben möchte, dem können wir einen Podcast empfehlen. Und zwar unseren eigenen. Welche Ausgabe war denn das? Da habe ich nämlich nochmal nachgeguckt. Das war die Ausgabe 43 mit dem Titel On the Road. Genau, da hatten wir ein intensives Gespräch mit Maite drin und quasi ein Interview mit einer Geigerin, wenn man es so nimmt, ne? Richtig. Über ihre Musikkarriere und was im Orchester, wie das da so funktioniert. Ja, sehr interessant. Die Proben scheinen jetzt vorbei zu sein, man hört eventuell das Klatschen. Und da kann man Hintergrundinfos erfahren, weil wir haben sie ein bisschen ausgequetscht quasi und so. Und da geht es auch um diese Pausen, wo sie sagt, dass sie halt zeitweise nichts zu tun hat in einem Konzert. Ja. Aber was mir auch gefallen ist, ich habe Maite mal ein bisschen beobachtet und sie gehört so zu den Musikern, die wirklich kurz vor ihrem Einsatz erst ihr Instrument bereitlegen. Andere legen das schon Sekunden vorher irgendwie an die richtige Position. Ja, sie spielt ja auch schon ziemlich lange. Du hast ja doch gemerkt wieder. Ja. Einfach nochmal im Beitrag 1984, nein, 1716. Ja. Blockcast Folge 43. Zu diesem Generalproben, wo wir jetzt waren, gibt es ja auch einen Beitrag. Willst du den nochmal nennen oder noch ein paar Hintergrundinfos vielleicht zu... Dieses Konzert, das ist der Beitrag 1984. Das ist jetzt schon gelaufen, das Konzert, genau. Also da könnt ihr wir leider nicht mehr hin. Nicht im großen Saal der Philharmonie, sondern im Kammermusiksaal. Ah ja, okay. Du kannst ja mal ganz kurz ein paar Hintergrundinfos Also Maite gehört natürlich zum Orchester Berliner Musikfreunde, also OBM. Ja. Da können wir da die Homepage sagen. Stefan, erzähl mal kurz weiter, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal Leo, der nämlich einen Meter abseits von uns sitzt, mit einem einer Handspielkonsole, der muss ich nochmal kurz den Lautstärkeregler in Richtung leise drehen. Okay. Gut. Und du erzähl mal. Also nicht, dass ihr euch wundert, das war nicht das Konzert, sondern das ist Leo. Ja, und zwar das Orchester Berliner Musikfreunde, wie gesagt, hatte gespielt am 28.09.2008 in der Philharmonie und das Highlight war eine Uraufführung und da haben wir sogar die Künstlerin gesehen und zwar war das die Komponistin Yoko Vülegiala. Nee, ich probiere es nochmal. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Hast du Probleme mit dem Namen? Ja, Yoko Vülegiala hieß die. Yoko Ono? Und wir haben festgestellt, das war gar nicht die Dame, die dirigiert, ne? Genau, sondern die saß etwas abseits, aber hat es genau beobachtet. Er hatte auch, ich habe gesehen, ich habe mich gewundert, sie hatte nämlich die Notenblätter vor sich und guckte drin Und die Dirigentin hatte dann mit ihr kommuniziert und da hat wahrscheinlich die Meisterin gesagt, was ihr nicht gefällt und was doch. Genau, aber sie hat sich zurückgehalten trotzdem. Und das Stück hieß Willkommen im Dodoland. Und das ist, wie gesagt, uraufgeführt worden und auch erst dieses Jahr komponiert worden. Und das ist modern, ne? Das ist moderne klassische Musik, hat Maite geschrieben. Sehr modern, ne? Während des Konzerts. Richtig, so hat es uns mitgeteilt. Und die Yoko ist extra aus den USA angereist für dieses Konzert. Ja. Na klar, man will ja bei seiner eigenen Uraufführung auch dabei sein. Wer jetzt sagt, ey, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, möglicherweise haben wir das in dem Take davor schon gesagt. Nur Stefan wollte es nochmal wiederholen, weil wir uns unsicher sind, ob man was verstanden hat. Weil es ist schon laut, hört sich so negativ an, es ist schon laut. Ja, nee, sie sind sehr prägnant. Ja. Und ich muss mal sagen, wo ich sehr erstaunt bin, ich hatte ja vorher mit der Philharmonie, ich hatte mit jemandem von dem Orchester gesprochen. Und da ging es um die Sitzplätze und da hat er gesagt, die guten seien schon weg, aber jetzt muss ich ehrlich gesagt feststellen, dass ja im Prinzip... Es gibt gar keine schlechten. Ja, von der Akustik her, die hast du überall fast gleich gut, möchte ich meinen. Mhm. Und ob du nun die Leute von hinten oder von der Seite siehst, ist, glaube ich, letztlich eigentlich wurscht. Nein, ich glaube, viele machen ja auch die Augen zu und träumen dann einfach. Ja, da kann man ja wie beim John Bon Jovi-Konzert. Genau, richtig. Da hat man auch mal die Augen zu und träumt vor sich her. Genau. Nein, und ein weiteres Highlight von diesem Konzert ist auch ein isländisches Orchester. Die sitzen da schon mit drin. Da hatte ich ja den Tuba-Menschen vorhin kurz angesprochen und wunderte mich, dass er nicht antworten konnte. Ja, das fiel mir zu spät ein. Ich dachte, der wäre schüchtern gewesen, dass der nicht so aus sich rauskam. Genau, ein schüchterner Musiker. Aber dann hatte ich viel mal ein, das ist möglicherweise ein Isländer. Und wie seid ihr verblieben dann? Dass er eine Tuba hat. Ah, das hast du verstanden. Ja, es ging nur darum. Also heißt auf Island nicht Tuba auch? Nein, Tuba. Der hat schon Deutsch gesprochen. Achso. Ja, Leo wollte nur wissen, was das für ein Instrument ist. Viele Isländer können Deutsch, kann ich dir sagen. Echt? Ja. Hatte ich in der letzten Folge erzählt, dass es im Isländischen einen Buchstaben gibt, der heißt? Ja. Okay. Ich kann mich dran erinnern, jetzt wo du es sagst. Ja, und dann gibt es noch ein Stück, was nach der Pause gespielt wird. Und zwar kennst du vielleicht, René, Sinfonie Nummer 8 in G-Dur, Opus 88 von? Keine Ahnung. Antonín Dvořák. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne jetzt, ich also könnte Dvořák das Namen. Kenne ich. Also ich bin zwar nicht so der klassische oder bewandert in der klassischen Musik, aber das kenne ich noch aus dem. Also am Namen könnte ich es jetzt nicht identifizieren, das Lied möglicherweise hat man schon mal gehört. Und was Klassik betrifft, ich hatte immer mit dem Gedanken gespielt, auf der Toilette eine musikalische Einrichtung zu installieren, dass man quasi berieselt wird im Bad. Ja. Und hatte immer mir überlegt, dass es mit klassischer Musik sein sollte. Und ich glaube, ich werde dieses Projekt jetzt vorantreiben, weil es ist wirklich sehr angenehm. Also, ja, finde ich schön. Da macht das Puller noch mehr Spaß. Richtig. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, also Maite scheint einer der wenigen jungen Künstlerin dort zu sein. Da war noch ältere da, wo ich sehr erstaunt war. Das muss man genau, Maite hat geschrieben, das reicht vom Spektrum Ärzte, Lehrer, Studenten, Rentner und so weiter. Und natürlich nochmal der Aufruf, das Orchester sucht immer wieder neue Leute. Ah. Also wer Interesse hat, einfach an das Orchester, wenn wir so Musikfreunde werden. Was mich ein bisschen wundert, warum da irgendwie 10 Geiger sitzen oder wie viel? Eine hätte doch gar nicht. Und die spielen auch alle dasselbe, ne? Aber ich glaube, es klingt toller, wenn es mehrere sind. Also ich hätte gedacht, das hängt damit zusammen, dass wenn sich einer verspielt, merkt man es nicht so doll. Ja, weiß man nicht. Dann müssen wir nochmal ein Interview mit Maite machen. Ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal machen. Und? Wenn wir sie nicht gestellt haben. Ja, wir haben ganz vergessen, wir haben euch ja ganz alleine gelassen mit dem Musikstück. Ja, genau. Habt ihr es denn erkannt? Natürlich. Alte Musikkenner. Für Elise war das. Von wem ist das? Im Original. Weiß ich nicht. Von meiner Musik. Von deiner Musiklehrerin, genau. Ja. Nee, diese Fassung, die wir gespielt haben, war natürlich... The Cats in the Hats. The Cats in the Hats. Und wer es gemerkt hat, es war ein bisschen jazzig, ne? Jazzig, klassisch und... Rock. Genau. Ja, aber es war eine schöne Komposition, fand ich. Also mir hat's gefallen. Das wird man wahrscheinlich komplett erst in der nächsten Radioshow wieder hören. Im nächsten Sommer oder wann auch immer. Wann wir die auch immer machen, ja. Ja, aber also es passt wie die Faust aufs Auge hier, ja. Ja, eben deswegen hatten wir es ja auch ausgewählt. Genau. Ja. Stefan, hast du noch irgendwelche Neuigkeiten auf deinem Zettel zu stehen? Was haben wir denn überhaupt so? Klassische Beiträge haben wir eher selten, aber Musikbeiträge haben wir noch gelegentlich, ne? Also da war. Also mir fällt da nur Entspannung ein, weil wir ja hier auch in der Philharmonie am Potsdamer Platz sind. Da gab es mal einen Beitrag. Autogenes Training. Mit Dirk und Stefan. Ach also so, ihr, ja, da habt ihr auf der Wiese gelegen. Genau, aber das hatte mit klassischer Musik nichts zu tun. Aber mit Entspannung. Ja gut, das stimmt. Aber klassische Musik, schon Musikbeiträge? Wir hatten einen Musikbeitrag, also ich kann mich immer nur an das erinnern, was ich gemacht habe. Popcorn, ja gut, das geht aber schon ganz schön weit weg jetzt von... aktuelle Musik. Ja, ja, aber wer sich so für Instrumente interessiert, da haben wir zum Beispiel, hatte ich mal die elektronische Gitarre vorgestellt. Stimmt. Ne? Und ich kann mich entsinnen, ich hatte auch mal interessante... Mensch, Stefan, ey, hab ich dich jetzt angesteckt? Weiß ich nicht, ich hoffe mal nicht. Man muss dazu sagen, die Krankheit geht gerade um mir. Ja, Leo hat den gestrigen Tag sehr viel aus sich herausgelassen. War schon ziemlich eklig gewesen. Möchte ich auch gar nicht weiter. Er hat es gemacht, wie wir uns fühlen. Genau. Ja, nee, aber wir haben, ich hatte mal noch, um wieder auf die Musik zurückzukommen, einen Beitrag über Spiele mit einer Gitarre. Spiele mit einer Gitarre? Genau. Wo man im Prinzip sich ein Notenheft nimmt und aus diesem Notenheft, egal ob man das Lied kennt oder nicht, das einfach spielt und gleichzeitig singt und die anderen müssen erraten, wie das Lied heißt. Also. Im Prinzip, wie Popstars oder Deutschland sucht den Superstar in den Vorauswahlrunden, weißt du? Ja, singst du. Da ist ja fast genau dasselbe. Da singen die doch auch immer Lieder und du weißt gar nicht, was singt der jetzt das da stimmt, eigentlich. Ja. Genau. Ach, ja, kann ich mich gleich dran erinnern, aber das verlinken wir natürlich in den Shownotes, selbstverständlich. Genau, genau. Und ja, wenn ihr irgendwie Musikbeiträge habt, könnt ihr uns die auch gerne schicken. Genau, wie steht ihr in Verbindung zur klassischen Musik oder... Habt ihr vielleicht, spielt ihr vielleicht ein Instrument? Ja, womit habt ihr früher angefangen, wenn ihr früher mal ein Instrument gespielt habt? Ich war sehr erstaunt über, dass es so viele Geiger gibt, weil ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen einzigen Menschen, der Geige spielt und da saß doch gleich nicht. Ein ganzer Haufen. Gut, abgesehen von Maite mal jetzt. Siehst du, ne? Ist da schon mal ein. Aber wenn man so guckt, was du vorhin schon sagst, das sind Lehrer, Mütter und so weiter. Ne? Man sieht es auch, wenn man reinguckt. Ne? Ja. Ja, also finde ich, ich muss schon sagen, wenn also so ein Instrument zu spielen, finde ich, bringt einen, glaube ich, auch ein Stück weiter. Was spielst du denn für ein Instrument? Ich? Ich habe früher mal, oh Gott, Keyboard hatte ich mal. Aber jetzt nicht Unterricht oder so. Nur so, geklimpert halt. Ja. Aber es hat ja nicht zu einer Karriere gereicht. Ich wollte gerade sagen, das hat nicht das Feuer in dir entfacht, nee. Nee. Was hat dir denn von den Instrumenten, die da unten waren, am besten gefallen? Na, wie gesagt, die Geige. Vom Klang her die Geige. Okay, aber ja, gut, also ich muss auch sagen, mir hat Kontrabass zum Beispiel gefallen, ich würde es aber nie selber spielen wollen. Nein, ich kann mir auch nicht vorstellen, da jetzt so ein Instrument zu spielen. Oder echt? Überhaupt in so einem Orchester mitzuspielen. Das ist wahrscheinlich auch sehr zeitintensiv. Und du siehst ja, genau, morgen ist erst das wirkliche Konzert. Ja. Und, die machen ja ziemlich viele Proben, also das ist ja auch sehr zeitintensiv. Überleg mal, wie lang dieses Stück ist. Ja. Und ich sag mal so, du hast zwar die Noten vor dir, aber ich glaube, zum Teil spielst du das aus dem Kopf. Und du hast ja gemerkt, es gab an einigen Stellen, haben einige Musiker gar nicht gewusst, was Sache ist sozusagen. Ja. Die unvollständige Noten hatten oder... Ja, wir hätten mal fragen sollen, wie viele Seiten, das hätte mich mal interessiert, wie viele Seiten. Meiter hat, glaube ich, aber auch in dem Interview erzählt, wie viel Takte so ein Musikstück hat. Da hatten wir drüber gesprochen. Ja, das ist ja unterschiedlich. Ja. Ja. Aber das ist schon ganz schön lang. Ja. Dann wir gucken mal. Vielleicht erwischen wir sie ja gleich nochmal. Ja. Weil der erste Teil der Generalprobe müsste gleich zu Ende sein. Mhm. Und dann schauen wir mal. Gut. Dann so spät ist schon. Wie so spät? Naja, dann muss ich nämlich auch langsam los, weil, obwohl, noch ist nicht schlimm. Sonst kriege ich zu Hause Bestrafung, weil ich zu spät zum Mittag komme. Du musst auf die Stille Treppe. Richtig. Und du hast genau das Stichwort genannt. Julia geht demnächst Tatsache zu einem Kurs von Katja Saalfrank. Aha. Und zwar hat sie letzte Woche die Katja Saalfrank fotografiert. Aha. Und daraufhin wurde sie auf die Gästeliste von so einem Seminar oder irgendwas gesetzt. Das ist ja spannend. Ja, und da hat sie gesagt, na, warum soll sie sich nicht mal angucken? Und das Thema ist Tatsache Strafe. Ja? Ja, ja. Oh, der arme Leo. Ich habe auch schon gesagt, ich werde mal den Tag danach lieber nicht zu Hause sein. Ja, ja, also war wohl ganz... Wie kommt es dazu? Einfach ein Fotoauftrag? Wo Katja Saalfrank vor Ort war? Richtig, da war, das ist, die Katja Saalfrank hat da die Schirmherrschaft über irgend so ein Projekt hier in Berlin. Und heißt sie nicht Katharina Saalfrank? Nee, heißt sie nicht Katja Saalfrank? Katharina Saalfrank. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Super-Nini halt. Ja, Katja heißt die. Ich könnte wetten, die heißt Katja. Die sieht doch aus wie Katja. Ist sie nicht Katharina Saalfrank? Katharina Saalfrank? Ich weiß es nicht. Ich gucke das jedes Mal, aber... Gut, davon kann man erhalten, was man will, so von dem Programm an sich. Also ich finde es manchmal schon ganz interessant. Echt? Ich finde es manchmal ganz schön traurig. Ja, natürlich, das sowieso. Aber komisch, wie in einer Stunde die Kinder plötzlich wieder lieb sind. Ja, was Drogen so bewirken. Ja, genau. Oder, ich weiß ja nicht, die kriegen ja bestimmt auch Geld, die Leute, die da... Da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich habe ja schon viele Folgen gesehen, wo Leute aus deinem Bezirk da waren. Ja. Ja, ich wohne in einem sozialen Brennpunkt. Genau, aber euch habe ich noch nicht gesehen. Nee, und ich muss sagen, ich habe auch keine Leute im Fernsehen wiedererkannt. Also nein? Es entzieht sich so aus meinem Bekanntenkreis. Na, weiß man nicht. Ja, aber einige sieht man dann schon mal auf der Straße, so wo man denkt, die sind original. Ja. Aus passend der Sendung, zu der Sendung, genau. Nein, aber also ich finde die Sendung nicht verkehrt. Man kann sich es angucken, aber... Vor allen Dingen, man kann das, was man da lernt, ja nicht nur bei Kindern einsetzen, sondern auch, im Umfeld, ja. Ja. Ja. Ja, wir sitzen jetzt auch gerade auf der stillen Treppe, genau. Stimmt. Ach, still ist es nicht. Da habe ich übrigens ein Schild mal gesehen, in einem Berliner Souvenirshop, so ein gelbes Schild, so wie betreten verboten oder so, und da steht drauf, stille Treppe, Schnauze halten und hinsetzen. Ja, passt doch. Ja. Und hast du die gleiche gekauft? Nee. Hängt zu Hause bei euch. Wir haben, ich glaube, wir haben erstmal keine Treppe in der Wohnung, was die stille Treppe ist. Im Haus schon Treppe. Ich überlege, ob wir ein anderes Druckmittel haben. Ja, jetzt mal so ein Streitpunkt Erziehung, aber wir sind auch kein Erziehungspodcast. Man sagt immer, man soll Kinder nicht bestechen, ne? Aber letztendlich musst du ja über den Belohnungsdrang gehen und das ist ja auch eine Form von Bestechung. Leo hat zum Beispiel gesagt, wenn er sich jetzt ruhig in die Ecke setzt, dann darf er hier auf der Spielkonsole spielen. Ja, und der macht's ja auch. Ja, wir brauchen hier eine stille Treppe. Nee. Wir haben eine stille Spielkonsole. Ja. Nee, ich fand auch, das hast du eben sehr ruhig gesagt. Ja. Ihr versteht schon, was ich meine. Genau. Ja. Wenn ihr noch Erziehungstipps für uns habt, Erziehungstipps. Genau, oder für René, dann schreibt uns doch. So kommen wir jetzt in Kontakt mit. Entweder ihr schreibt mir oder ihr schreibt Julia direkt, wenn ihr Erziehungstipp für Julia habt, die sie bei mir anwenden kann. Genau, oder ihr schreibt direkt an Katja. Belohnung. Katharina Saalfrank. Katharina Saalfrank. Wir werden das recherchieren, wie sie heißt. Ja, werden wir machen. Spätestens nächsten Mittwoch wissen wir es. Ja, genau. Ja. Also, schreibt uns eine E-Mail am blog@jura.de. Oder nutzt das Kontaktformular im Blog, beziehungsweise tut euch keinen Zwang an und kommentiert und kommentiert und kommentiert in den Beiträgen. Und ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen unter der Berliner Telefonnummer 030 202 368 03. Und ja, hast du noch ein paar Erziehungstipps? Nö, Erziehungstipps keine. Nein, wie fandest du es heute? Ja, sehr interessant. Also ich freue mich, die Möglichkeit gehabt zu haben, hier zu sein. Ja. Mal in der Berliner Philharmonie. Da war ich noch nie. Mir das hier anzuschauen. Vor allen Dingen so hautnah diese Live-Musik mitzukriegen. Weil ich glaube auch schon, dass es ein Unterschied ist, als wenn dann das nach morgen hier richtig voll ist. Ja, und wir sind auch einmal um die Philharmonie, also in dem Saal. Haben wir mal mehrere Stellen uns angeguckt. Genau, und die Akustik, wie gesagt, ist hervorragend. Also, ja. Gut, wir sind noch nicht so die Kenner. Aber ich fand's echt cool. Ich bin totaler Fan jetzt von klassischer Musik. Also gehst du morgen doch hin? Ich werde jetzt gleich bei meinem favorisierten Musikkaufhaus im Internet klassische Musik klassische Musikinstrumente bestellen. Zum Beispiel holst du dir auch die Platte für Elise. Nee. Die kannst du ja auswendig. Ja. Ein Keyboard. Mussten wir die im Musikunterricht spielen. Also was ich machen werde, ich werde das Badezimmer jetzt tontechnisch mit klassischer Musik versorgen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal bei mir seid, könnt ihr auf der Toilette klassische Musik hören. Und die Gästetoilette werde ich, glaube ich, nicht verkabeln. Nee? Nee, ich werde das fürs Badezimmer vorsehen. Wenn du dann badest, spielt man klassische Musik. Genau. Naja. Gut, dann werde ich doch ein schönes Schluss der am Potsdamer Platz schnell noch Kerzen holen. Ja, genau. Nein, also wie gesagt, ich fand es auch sehr schön. Das Wetter ist heute super und wenn man übers Wetter spricht, hat man nichts mehr zu sagen. Ja, wir sind ja jetzt auch fertig. Ja. Okay, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Genau, wenn wir hier von woanders sind dann. Ja, mal gucken von wo. Lassen wir uns überraschen. Aber das war heute eine super Gelegenheit, weil Maite und ihr Orchester Berliner Musikfreunde in der Philharmonie. Genau. Und nächste Woche dann vom Iron Maiden Konzert. Vom Wacken Festival. Genau. Vielleicht mal aus der neuen U2-Welt. Mal schauen. Ja. Kriegen wir hin. Kennst du da jemanden? Nein. Dann werden wir jetzt schnell Freunde machen gehen. Okay. Alles klar. Also wir hören uns 2 Wochen wieder. Genau. Bis dahin. War schön, dass ihr da wart. Genau. Tschüss. Schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu.